Erster, viele Menschen sind da. Sie stehen sehr nah beieinander. Jesus spricht zuerst zu seinen Freunden, den Jüngern. Er sagt, passt auf, dass ihr nicht wie die Pharisäer seid. Sie sind Heuchler. Zweiter, alles, was versteckt ist, wird gezeigt. Alles, was geheim ist, wird bekannt. Dritter, alles, was ihr im Dunkeln sagt, wird im Licht gehört. Alles, was ihr leise sagt, wird laut gesagt. Vierter, ich sage euch, meinen Freunden, habt keine Angst vor Menschen, die euch töten können. Danach können sie nichts mehr tun. Fünfter, ich zeige euch, vor wem ihr Angst haben sollt, habt Angst vor dem, der euch nach dem Tod in die Hölle werfen kann. Ja, ich sage euch, habt vor ihm Angst. Sechster, man kann 5 kleine Vögel für wenig Geld kaufen. Aber Gott vergisst keinen einzigen Vogel. Siebter, Gott kennt sogar alle eure Haare auf dem Kopf. Habt keine Angst. Ihr seid wichtiger als viele kleine Vögel. Achter, ich sage euch, wer zu mir steht, wenn andere Menschen es sehen, zu dem stehe ich auch vor den Engeln Gottes. Neunter, aber wer mich verleugnet, wenn andere Menschen es sehen, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet. Zehnter, wer etwas Schlechtes über den Sohn des Menschen sagt, dem kann vergeben werden. Aber wer den Heiligen Geist beleidigt, dem wird nicht vergeben. Elfter, wenn man euch vor Gericht bringt, macht euch keine Sorgen. Sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt. Zwölfter, der Heilige Geist wird euch helfen. Er wird euch im richtigen Moment sagen, was ihr sagen sollt. Dreizehnter, ein Mann in der Menge sagt zu Jesus, Lehrer, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Vierzehnter, Jesus sagt zu ihm, Mann, ich bin nicht hier, um über dein Erbe zu entscheiden. Fünfzehnter, Jesus sagt zu den Leuten, passt auf. Seid nicht gierig. Denn ein Mensch lebt nicht nur von seinem Besitz. 16. Jesus erzählt eine Geschichte, ein reicher Mann hatte eine gute Ernte. 17. Der Mann denkt, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz für die Ernte. 18. Er sagt, ich weiß, was ich tue. Ich reiße meine alten Scheunen ab und baue größere. Dort lagere ich meine ganze Ernte. 19. Dann sage ich zu mir selbst, ich habe genug für viele Jahre. Ich kann mich ausruhen, essen und trinken und das Leben genießen. 20. Aber Gott sagt zu ihm, du bist dumm. Heute Nacht musst du sterben. Wer bekommt dann dein ganzes Geld? 21. So ist es mit allen, die nur Schätze sammeln und nicht an Gott denken. 22. Jesus sagt zu seinen Jüngern, macht euch keine Sorgen um Essen und Kleidung. 23. Das Leben ist wichtiger als Essen. Der Körper ist wichtiger als Kleidung. 24. Seht euch die Raben an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammer. Aber Gott gibt ihnen zu essen. Ihr seid viel wichtiger als die Vögel. 25. Wer von euch kann sein Leben verlängern, wenn er sich sorgt? 26. Wenn ihr schon kleine Dinge nicht könnt, warum sorgt ihr euch dann um größere Dinge? 27. Seht euch die Blumen an, sie arbeiten nicht. Aber ich sage euch, sogar König Salomo war in seiner Pracht nicht so schön wie eine Blume. 28. Gott sorgt für die Blumen auf dem Feld. Sie sind heute da und morgen weg. Wie viel mehr wird er für euch sorgen? Glaubt doch mehr. 29. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen und trinken sollt. Macht euch keine Sorgen. 30. Die Menschen in der Welt sorgen sich um diese Dinge. Aber euer Vater weiß, was ihr braucht. 31. Sorgt euch zuerst um Gottes Reich. Dann wird er euch alles andere geben. 32. Hab keine Angst, kleine Herde. Euer Vater will euch sein Reich geben. 33. Verkauft eure Sachen und gebt das Geld den Armen. Sammelt Schätze im Himmel. Dort gibt es keine Diebe und keine Motten. 34. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 35. Macht euch bereit. Zündet eure Lampen an. 36. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten. Sie warten darauf, dass er von der Hochzeit kommt. Wenn er kommt und anklopft, machen sie ihm sofort auf. 37. Glücklich sind die Diener, die wach sind, wenn der Herr kommt. Ich sage euch, der Herr wird sich bereit machen und sie bedienen. 38. Auch wenn er spät in der Nacht kommt, sind sie glücklich, wenn er sie wach findet. 39. Merkt euch das, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er aufpassen. Er würde nicht zulassen, dass der Dieb in sein Haus einbricht. 40. Seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt, wenn ihr es nicht erwartet. 41. Petrus fragt, Herr, erzählst du diese Geschichte nur für uns oder für alle? 42. Der Herr sagt, wer ist der treue und kluge Diener? Der Herr gibt ihm die Aufgabe, den anderen Dienern Essen zu geben. 43. Glücklich ist der Diener, der das tut, wenn der Herr kommt. 44. Ich sage euch, der Herr wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. 45. Aber wenn der Diener denkt, mein Herr kommt noch nicht, dann fängt er an, die anderen Diener zu schlagen. Er isst, trinkt und betrinkt sich. 46. Dann kommt der Herr an einem Tag, an dem der Diener es nicht erwartet. Der Herr wird ihn bestrafen und ihn zu den Ungläubigen werfen. 47. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt, aber nicht tut, was er will, wird hart bestraft. 48. Der Diener, der den Willen seines Herrn nicht kennt, aber etwas Schlimmes tut, wird weniger bestraft. Wer viel bekommt, von dem wird viel erwartet. Wer wenig bekommt, von dem wird weniger erwartet. 49. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Ich wünschte, es würde schon brennen. 50. Ich muss noch getauft werden. Ich freue mich darauf, wenn es vorbei ist. 51. Denkt ihr, ich bin gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, ich bringe Streit. 52. Denn von jetzt an werden 5 Menschen in einem Haus streiten. 3 werden gegen 2 sein und 2 gegen 3. 53. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter wird gegen die Tochter sein und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter wird gegen die Schwiegertochter sein und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 54. Jesus sagt zu den Leuten, wenn ihr im Westen eine Wolke seht, sagt ihr, es wird regnen. Und es passiert auch. 55. Wenn der Wind aus dem Süden kommt, sagt ihr, es wird heiß. Und es passiert auch. 56. Ihr Heuchler. Ihr könnt das Wetter vorhersagen. Aber warum versteht ihr nicht, was jetzt passiert? 57. Warum entscheidet ihr nicht selbst, was richtig ist? 58. Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, versuche dich mit ihm zu einigen, bevor ihr dort seid. Sonst bringt er dich vor den Richter und der Richter gibt dich dem Gefängniswärter und der Gefängniswärter wirft dich ins Gefängnis. 59. Ich sage dir, du kommst nicht heraus, bis du alles bezahlt hast.